wisst ihr, dass ihr kaufen könnt. Ich halt euch auf dem Laufenden mit Tracks, die in den Augen brennen. Weil ich keine Pause kenn, muss ich das wie ein Macher regeln. Und ich bring die News in eure Wohnzimmer, es gab Rakete. Was gibt es Neues, Mann? Ach ja, Hip-Hop ist Präsident. Das Märchen hat ein Happy End. Die Hoffnung trägt Baggy Pants. Und ich geb meinen letzten Cent aus für Hip-Hop-Platten, denn ich mag kein Indie-Rock, so wie die üblichen Erwachsenen. Ihr könnt mich hassen jetzt, ich bin von der Flasche weg. Zumindest solange ich hier mein Herz in diese Platte steck. Wieder so ein krasser Track. Leute, es gibt Neuigkeiten, ich will mich mit euch nicht streiten. Hört ihr weiter, das ist extra Doppel-L-I-N-N. Wer will das hier bremsen? Wir motivieren offiziell 14-Jähriges im Gangbang. Ich kenn keine Grenzen, Homie, ich besuch Rapper, spuck ihn ins Gesicht und sag ihr, das hier ist mein Newsletter. Ihr könnt das nicht toppen, ganz egal was ihr versucht, besser. Ihr bleibt auf dem Laufenden, verdammt, wir machen gut besser. Leg dich unter Zug, Rapper, Käufer oder Bootlegger. Achtung, Achtung, das hier ist der Newsletter. Ihr könnt das nicht toppen, ganz egal was ihr versucht, besser. Ihr bleibt auf dem Laufenden, verdammt, wir machen gut besser. Leg dich unter Zug, Rapper, Käufer oder Bootlegger. Achtung, Achtung, das hier ist der Newsletter. End von, nach dem Album werden meine Fans stalker. Eure Newsletter sind nur Futter für den Spam-Ordner. Nimm deinen Camcorder, schau gefährlich für die Street. Bis alle Fans sich fragen, erst wenn ihr gerade Bürgerkrieg. Jungs, gesteht euch ein, es ist nicht eure Kragenweite. Wir haben pro Jahr bei 10 Releases auf der Abendseite. Ich bin die Frage leid, ich scheiß auf eure Art und Weise. Eure Favorite Rapper, ich find alles, was sie sagen, scheiße. Was will ich hier, ich bin das Rumgeheule leid. Ihr hockt allein daheim und folgt euch in dem Dunkeln eure Zeit. Gibt ein Comment, jetzt ist nett, tut mir ungeheuer leid. Ich geh ans Mic und halt die Flamme an, die Lunte feuerfrei. Dreh den Shit auf, dreh das Licht auf. Und send von Tarantino Shit ein Pflichtkauf. Ruf uns, wenn du Hits brauchst, Homie, denn wir zweischen. Whisky on the rocks und du bist nur ein kleiner Feichling. Ihr könnt das nicht toppen, ganz egal was ihr versucht, besser. Ihr bleibt auf dem Laufenden, verdammt, wir machen gut besser. Leg dich unter Zug, Rapper, Käufer oder Bootlegger. Achtung, Achtung, das hier ist der Newsletter. Ihr könnt das nicht toppen, ganz egal was ihr versucht, besser. Ihr bleibt auf dem Laufenden, verdammt, wir machen gut besser. Leg dich unter Zug, Rapper, Käufer oder Bootlegger. Achtung, Achtung, das hier ist der Newsletter.